Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 124 des Gabelbissen Podcast. Ich hoffe, ihr habt mich vorige Woche nicht so sehr vermisst. Leider musste ich kurzfristig die Veröffentlichung und auch in weiterer Folge die Aufnahme ausfallen lassen, weil ich sonst ein Problem mit dem Veröffentlichen des Podcasts gehabt hätte. Ich war ja vorige Woche auf Urlaub. Wer darüber ein bisschen mehr erfahren möchte, der hört am besten mal in Sprechkröstl rein. Da erzähle ich euch eine Zeit lang über den Urlaub und gebe euch einige Tipps von dem, was man sich da anschauen kann, wo ich war. Ja, man, die Unterkunft hatte zwar WLAN, hat, sage ich mal, zum Surfen ausgereicht, aber ja, Upload sah eher mau aus, weil der war von einer Geschwindigkeit von 0,1 Mbit und ja, da geht nicht so viel weiter, wenn ich da so eine Folge Gabelbissen zu Afonik rauflade. Und meinen LTE-Würfel hatte ich auch mit, nur dort gab es alles noch kein LTE-Empfang. Gut, anyway, es gab nichts, leider, aber das holen wir diese Woche nach und ich möchte jetzt nicht zu sehr mit technischen Geplänkel stressen und Volltexten. Ich würde sagen, kommen wir lieber zum Kulinarischen, zum Wichtigen des Gabelbissen zurück. Um was geht's denn diese Woche? Diese Woche möchte ich euch das Grazer Krauthäuptl vorstellen. Das Krauthäuptl, so kann man sagen, ist ein Kopfsalat. Wie der Name vermuten lässt, kommt er aus dem Raum Graz, also da wird es primär und traditionell kultiviert. Den Salat kennt man, diesen speziellen, so circa seit der Wende 19. zu 20. Jahrhundert, also noch nicht so alt. Und damals hatte der noch einen anderen Namen, nämlich Laibacher Eissalat. Und der wurde seinerzeit in der damaligen Untersteiermark gezüchtet. Wenn man es die Untersteiermark nicht sagt, das ist einfach das heutige Slowenien. Also das war zu der Zeit die Untersteiermark. Ihr wisst ja, österreichische Monarchie, Österreich-Ungarn war ja ziemlich groß und da war auch Slowenien ein Teil von Österreich, was es heutzutage nicht mehr ist. Der Vorteil, oder was mir persönlich sehr gut am Grazer Krauthäuptl gefällt, ist, es ist ein sehr knackiger Salat und das ist für mich das Nonplusultra, warum ich ihn so sehr liebe, er ist absolut nicht bitter. Es ist halt so eine Sache. Beim klassischen Kopfsalat, der innere Teil, der geht, den empfinde ich als nicht bitter, aber desto dünkler, desto grüner die Blätter werden, desto bitterer empfinde ich das Ganze. Und das mag ich ehrlich gesagt beim Salat nicht. Was irgendwie witzig ist, weil auf der anderen Seite beim Bier habe ich absolut kein Problem mit sehr bitteren und stark gehopften Bieren, also welche, die 100 IBU und so haben, so wirkliche Hopfenknüller. Das stört mich überhaupt nicht, da kann es nicht bitter genug sein. Aber beim Salat und bei sowas muss ich das ehrlich gesagt nicht haben. Ja, was beim Grazer Krauthäuptl noch sein kann, dass er rote Ränder bekommt. Und mich erinnert er irgendwie so an eine Mischung aus Eissalat und klassischem Kopfsalat. Für mich vereint er einfach die Vorteile beider Sorten. Ich habe auf der einen Seite das Knackige vom Eissalat drin, die aber, wie wir wissen, jetzt nicht der aromatischste unter den Salaten ist, die man so kaufen kann. Und vom Aroma her, vom Geschmack, erinnert mich das Krauthäuptl ein bisschen an so ganz klassischen Kopfsalat, nur dass er wirklich überhaupt nicht bitter ist. Ja, im Gegensatz zum erwähnten Kopfsalat hat das Krauthäuptl übrigens einen wesentlichen Vorteil. Es ist ein sehr haltbarer Salat, eine sehr haltbare Sorte. Das heißt, wenn ihr den heute zum Beispiel kauft, könnt ihr ihn locker 3-4 Tage im Kühlschrank liegen lassen. Wir hatten zum Beispiel mal einen, den haben wir fast 5 Tage im Kühlschrank gehabt, weil das war so ein Riesenkopf, den konnten wir einfach nicht essen. Und haben ihn wieder Teile runtergenommen und der war auch am letzten Tag noch sehr knackig und frisch. Wichtig ist halt nur, lagert ihn bitte im Kühlschrank und da am besten in der Gemüselade. Das Krauthäuptl entwickelt übrigens so mittelgroße Köpfe, also es gibt Salate, die größer sind. Aber immerhin kommt man hier durchschnittlich auf circa einen Durchmesser von 12 cm. Geerntet wird er so bei einem Gewicht von ja, 350 bis 800 Gramm herum. Und in Graz wird er auch noch das Grazer Krauthappe genannt. Und ja, nicht nur Krauthäuptl wie im restlichen Österreich, sondern dort ist auch das Krauthappel. Und die Blätter können entweder beim Krauthäuptl schön glatt sein oder, so wie man es eigentlich meistens bekommt, gewellt. Und ich habe euch ja vorhin erzählt, dass auch für ihn typisch ist, dass er so eine rötliche Färbung hat, vor allem bei den Außenblättern. Die entsteht aber nicht immer. Das heißt, wenn ihr jetzt ins Geschäft geht, muss nicht heißen, dass auch diese rote Färbung hat. Das kommt nämlich ganz darauf an, bei welchen Witterungsbedingungen das Grazer Graubteutel gewachsen ist. Wenn es zum Beispiel eher feucht ist, was ich gelesen habe, dann entsteht eher diese rötliche Färbung. Es kann auch sein, dass das Graubteutel generell so, wenn man es anschaut, ein bisschen so einen rötlichen Schillerton hat. Aber wie gesagt, das kommt ganz darauf an, zu welchen Witterungsbedingungen er wachsen konnte. Muss nicht immer so sein. Ich hatte es bis jetzt nur zweimal, dass er so leicht rötlich war. In den meisten Fällen war er eigentlich bei mir immer durchaus grün. Traditionell, wie der Name vermuten lässt, wird der Salat im Grazer Becken kultiviert. Doch wird auch heutzutage in anderen Regionen der Steiermark im großen Stil angebaut, wie zum Beispiel der Süd- und der Oststeiermark. Ja, für die erfolgreiche Kultivierung ist ein bisschen Arbeit vonnöten. Zum Beispiel muss man schon im Herbst anfangen, den Boden aufzubereiten, damit er schön friert im Winter und das soll ihn lockerer machen und mehr Sauerstoff darin binden. Die Samen werden in der Regel im Februar ausgesät, aber nicht am Feld, sondern zunächst einmal im Gewächshaus. Es wird aber nicht nur im Februar ausgesät, sondern es wird bis Anfang Juli herum gesät, damit man auch relativ lange den Salat kultivieren und genießen kann. Auch in späterer Zeit wird es im Gewächshaus gemacht, was einfach den Vorteil hat, da er hier schneller wächst. Wenn man dann die kleinen Jungpflanzen hat, die kommen dann aufs Feld. Da kann es zum Beispiel sein, dass man die mal irgendwie frostresistent machen möchte, was auch geht. Da werden die einfach mal bei kälterer Zeit rausgesetzt und dadurch ist dann in weiterer Folge die Pflanze ein bisschen frostresistenter. Dennoch im Frühjahr, wenn die schon ausgesetzt werden, die Jungpflanzen, werden die zunächst mal in dem Vlies geschützt. Sollte die Temperatur steigen, muss man das Ganze aber entfernen, weil dann entsteht so ein spezielles Mikroklima darunter. Ich nenne es jetzt mal Mikroklima. Experten an dem Gebiet mögen mir verzeihen über die Wortwahl. Auf alle Fälle durch diesen Anstieg von Feuchtigkeit und Temperatur, diese Mischung hat dieses Mikroklima unter Anführungszeichen fördert Schädlinge und trägt eigentlich nur negativ der Pflanze bei. Also es bringt ihr rein gar nichts. Und von daher, wenn es wärmer wird, kommt dieses Vlies dann wieder weg. Wenn wir schon beim Thema Temperatur sind, da ist, wie soll man sagen, der Salat eher anspruchsvoll. Wenn nämlich die Temperatur unter 4 Grad Celsius sinkt, beziehungsweise über 30 Grad Celsius steigt, gibt es bei der Pflanze absolut kein Wachstum. Man ist ein breites Spektrum, wenn wir uns ehrlich sind, und ich sage einmal, in den Zeiten, wo es kultiviert wird, kommt man da selten drüber oder drunter. Aber dennoch kann es passieren. Frost hält da bedingt aus, also ein ausgewachsener Kopf kann bis zu minus 4 Grad runter, ohne dass er Schäden nimmt. Wir wissen, er wächst nicht mehr. Man ausgewachsen ist sowieso nicht. Aber auch eine jüngere Pflanze kann da runtergehen, sollte nicht allzu lang sein, weil das würde der Pflanze dann schaden. Aber minus 4 Grad, das hält sie schon noch aus. Über 30, das kann schon mal kriegen, kommt halt auf den Sommer an, wie wisst ihr, Erderwärmung und so weiter, da kann das schon eher mal passieren. Das Krauthäupel benötigt auch einiges an Wasser, nämlich so 140 bis 160 Liter pro Quadratmeter. Das regnet natürlich nicht immer. Klar, das wäre ja Wahnsinn, wenn es so viel regnen würde, würde den Leuten auch nicht so gefallen. Und von daher wird der eigentlich generell, so kann man sagen, künstlich bewässert. Und das finde ich interessant, das passiert primär in den wirklich frühen Morgenstunden. Das hat nämlich einen ganz speziellen Grund. Wenn man das in den frühen Morgenstunden bewässert, da reden wir von so circa 110 Liter pro Quadratmeter, dann verhindert das Verschlammung. Wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt zu der Zeit der Boden das Wasser besser auf, als wenn ich es später mache und dann habe ich keine Verschlammung und muss dann nicht noch mehr Arbeit reinstecken. Das Wasser wird aber nicht irgendwie jetzt von der Wasserleitung oder so, von den Trinkquellen genommen. Nein, da haben die Bauern eigene Brunnen dafür. Oder wir kennen das auch von den Skigebieten. Für dieses Grazer Krauthäutel gibt es eigene Bewässerungsteiche. Die Skigebiete, ihr wisst, die nehmen das natürlich für die Schneekanonen im Winter. Und beim Krauthäutel hat man da eben eigene Teiche zur Bewässerung, weil wäre ja schade, wenn man dafür Trinkwasser verwendet. Vor allem, weil es ja doch ganz schöne Mengen sind. Erntbar wird der Salat so in etwa ab März, wenn er im Glashaus kultiviert wird. Und den ersten Salat aus dem Freiland, den gibt es dann so ab April. Und geerntet wird dann eigentlich bis in den November hinein. Kommt natürlich darauf an, wie warm oder kühl der November ist. Einmal ist die Saison vielleicht Anfang November aus, manchmal kann man es auch noch ein bisschen reinziehen. Ja, und eine Info noch zum Ernten. Pro Jahr werden in Österreich übrigens 10 Millionen Köpfe vom Grazer Krauthäuptl geerntet. Also ihr seht, das ist schon eine ganz schöne Menge. Die Inhaltsstoffe, die schauen wir uns vielleicht auch noch kurz an, bevor wir uns mit dem historischen Teil beschäftigen. Neben Eiweiß besitzt das Krauthäuptl auch noch jede Menge Ballaststoffe und auch Vitamine, wie zum Beispiel das Provitamin A, Vitamin B1, B2, B6 und auch Vitamin C. Außerdem findet man im Salat noch Mineralstoffe wie Calcium, Mangan, Kupfer, Zink, Phosphor, Eisen und Kalium. Ja, und zum Vitamin C vielleicht noch kurz, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Das nimmt eigentlich, wenn wir jetzt von außen aus den Salat betrachten, zur Mitte hin immer mehr ab. Also in den äußeren Blättern, da haben wir Ausnahme so 50% Vitamin C Gehalt oder Anteil. Und desto mehr ich in die Mitte komme, desto mehr nimmt es ab. Also im Herzen habe ich ganz, ganz wenig. Da sind wir, glaube ich, bei so 2-5%. Also das ist wirklich nicht mehr viel. Aber in Summe kann man sagen, dass er sehr viel Vitamin C für einen Salat drinnen hat. Nährreich ist er nicht, aber gut, das kennen wir von den meisten Salaten. Die sind generell nicht so nährreiche Pflanzen. Darum nimmt man den ja auch als Beilage. Schauen wir uns den mal kurz ein bisschen historisch an. Ein bisschen was kann man nämlich dazu erzählen. Schauen wir uns mal generell an, wo kommt denn der Salat her? Man kann es nicht konkret sagen, das sage ich euch gleich. Man vermutet eine spezielle Pflanze als Ursprungspflanze generell unseres heute so geschätzten Salates, egal welchen Kopfsalat wir jetzt hernehmen, den klassischen, den Eisberg, das Krauthäuptl, Romanesco, was auch immer. Nämlich den wilden Lattich. Den nimmt man an, dürfte wohl der Ursprung des Ganzen sein. Genauer nachweisen konnte man es einfach noch nicht. Das ist vermutlich von der Gentechnik her, da wie auch immer man das feststellt, einfach nicht mehr machbar, weil sich das so stark schon verändert hat im Laufe der Zeit. Was man aber weiß, die Ägypter, Griechen und auch Römer schätzten bereits den Gartensalat. Also die haben das schon im großen Stil gegessen und kultiviert. Mitteleuropa hat der Salat erst unter der Herrschaft von Karl des Großen so richtig erreicht, denn der half oder trieb die Verbreitung von Salat heran. Was auch interessant ist, im 17. Jahrhundert in Frankreich unter Ludwig XIV. Wurde erstmalig ein geschützter Anbau im Glashaus von Salat gemacht. Finde ich auch irgendwie spannend. Ich dachte mir, das käme viel, viel später. Das Grazer Krauthäuptl. Das fand zum ersten Mal Erwähnung als, wie ich schon erwähnt habe, Laibacher Eissalat. Und das geschah so um die Wende 19. zu 20. Jahrhundert herum. Damals war es ein markant fester Kopf mit so kräuseligen Blättern. Und vor allem, was ihn schon damals sehr beliebt gemacht hat, weil er einen bitterfreien Geschmack hatte im Gegensatz zu anderen Salatsorten. Vor dem Ersten Weltkrieg kamen bereits die ersten Samen in den Grazer Raum, wo er dann auch kultiviert wurde. Aber da war man nicht so ganz zufrieden mit dem Laibacher Eissalat und daran hat man eben im Versuch durch gezielte Züchtung zu verändern. Und da kam dann dabei das heutige Krauthäuptl raus, das im Vergleich zu seiner Urform wesentlich zarter ist, auch eine Spur knackiger ist und vor allem süßlicher im Geschmack ist. Und es hat wunderbar gut funktioniert. Und die erste Erwähnung des echten Grazer Krauthäuptls, die findet man im Jahre 1913. Da wurden nämlich die Samen im Samenkatalog von Köllers Samenhandlung in Graz aufgenommen. Also da wurde es wirklich erstmalig so registriert als Grazer Krauthäuptl. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt in den Jahren 1939 bis 40 herum, wurde vorgeschlagen, dass man den Salat in die sogenannte Reichssortenliste aufnimmt. Ob es dann wirklich reinkam oder nicht, kann ich euch nicht sagen, ist aber heutzutage auch egal, weil die hat eh absolut keine Bedeutung mehr. Ja, ab 1950 herum nahm dann der Anbau dieser Pflanze immer mehr zu und da, ja, man kann sagen, brach mehr oder weniger regelrecht eine Art Boom aus um den ganzen Salat. Ja, und mittlerweile zählt er auch zu den Produkten der Genussregion und das heißt, wenn einem da dazu zählt, dass er eben nur in einem speziellen Gebiet angebaut werden darf, damit er auch so genannt wird. Würde ja rein theoretisch woanders kultiviert werden, dann dürfte man nicht Grazer Krauthäuptl nennen, dann müsste man ihn eigentlich anders nennen. Wird aber, was ich weiß, auch nur in dem Gebiet angebaut, weil eben das Klima, das dort vorherrscht, die Böden etc. ideale Bedingungen liefern, damit dieser Salat schön wachsen kann. Okay, ich würde sagen, genug der grauen Theorie. Widmen wir uns jetzt einmal der Zubereitung des Salats. Und da habe ich mir gedacht, werden wir heute uns ein paar Salatmarinaden anschauen. Und ich habe auch über Twitter und die anderen sozialen Kanäle aufgerufen, ob man mir vielleicht ein paar Rezepte schicken kann. Ein paar sind dem Aufruf auch gefolgt und die werde ich euch dann neben meinem klassischen Salatrezept, also Salatmarinadenrezept, auch gerne vorstellen. Eins kann ich euch auch sagen, ein ganz spezielles habe ich auch bekommen. Aber dazu dann später mehr, würde ich sagen. Fangen wir mal an mit meinem klassischen Rezept für eine Salatmarinade. Die Mengenangaben generell bei den Marinaden, die ich euch bringe, wenn vorhanden, das habe ich auch nicht überall, beziehen sich immer auf eine Portion Salat, also wenn ihr für Hausnummer 3 Leute oder 4 Salat macht. Sagen wir halt pro Kopf Salat. Ja, kommen wir mal zu meiner klassischen Marinade. Was benötigen wir da? 4 Esslöffel Kräuteressig, 2 Esslöffel Walnussöl, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zucker und Wasser. Ja, und diese Zutaten werden einfach ganz normal vermischt und dann über den Salat gegossen. Und das war es dann auch schon wieder. Also ihr seht, ganz einfache Marinade, die sich jetzt nicht nur fürs Grazer Krauthäuptl eignet, das könnt ihr auch für andere Salate verwenden, wie klassischen Kopfsalat, Chinakohl, was auch immer ihr gern möchtet. Kommen wir zur nächsten Marinade und das ist von einer Hörerin des Gabelbissen Podcast, nämlich von der Resi. Und in diesem Sinne schon vielen lieben Dank, dass du mir das mitgeteilt hast, weil das ist eine Variante, die habe ich so noch nie gehört, nämlich eine Pesto-Marinade. Und was benötigt ihr hierfür? Etwas grünes Pesto, bisschen weißen Balsamico und Oliven- und Kernöl. Auch da könnt ihr auch frei wählen. Nur wichtig ist, gleiche Teile. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt 2 Esslöffel Olivenöl reingebt, gebt auch 2 Esslöffel Kernöl dazu. Das Ganze wird auch schön fein durchmischt, über den Salat gegeben, durchgemischt und fertig. Also ganz einfache und vor allem auch sehr, sehr aromatische Salatmarinade, die ihr zubereiten könnt. Die nächste Marinade kommt ebenfalls von einem Hörer des Gabelbissen Podcast und ich nenne es jetzt ganz mal einfach mal Peters Rahm Joghurt Dressing. Ja, was benötigen wir dafür? So circa, sage ich mal, einen halben Becher Sauerrahm, so in etwa einen halben Becher Joghurt, etwas Knoblauchöl. Wer möchte, kann natürlich auch ein anderes nehmen, wer nicht so unbedingt den Knoblauchgeschmack möchte, aber kommt bei dem eigentlich ganz gut. Weiters benötigen wir etwas Hesperidenessig, Salz, Zucker, Pfeffer, etwas Wasser, Zitronensaft und last but not least in kleine Röllchen geschnittener Schnittlauch. Und auch hier im Endeffekt ganz einfach alle Zutaten zusammengeben, schön durchmischen und Knoblauchöl und Hesperidenessig hier einfach nach eigenen Geschmacksempfinden nehmen, weil ich sage einmal so, es gibt generell, wenn keine Mengenangaben dabei sind oder auch wenn sie dabei sind, manch einer mag Salat lieber mit etwas mehr Essig, andere vielleicht ein bisschen weniger und von daher lasse ich euch generell offen, wie viel ihr davon nehmt. Ja, und jetzt kommen wir mal zu einer ganz, ganz speziellen Marinade und die habe ich vom Daniel vom Brombeerfalter Podcast bekommen. Und zwar hat der, ich weiß es nicht genau, entweder bei Twitter darüber geschrieben oder hat er mir es über Telegram erzählt, aber irgendwann hat er mir mal erzählt, auf alle Fälle, dass man mit Maggi auch eine Salatmarinade machen kann. Ja, ihr habt richtig gehört, mit Maggi eine Salatmarinade. Aber da erzähle ich euch jetzt nicht, wie man die macht. Ich würde vorschlagen, das lassen wir den Daniel am besten selber machen, weil ich habe ihn angeschrieben und gefragt, du Daniel, da war doch irgendwas mit einer Maggi-Salatmarinade. Könntest mal du vielleicht die zur Verfügung stellen für die Podcast-Folge? Das hat er eben auch gemacht und das spiele ich euch jetzt am besten einfach einmal vor. Ja, hallo Thomas. Also Salatdressing mit Maggi, das geht. Kann man sogar essen. Geht vor allen Dingen mit wenig Zutaten. So, wenn man mal gar nichts im Haus hat, das klappt eigentlich immer. Und wenn man keine Lust hat, groß sich mit Abschmecken zu beschäftigen, dann vermischst du einfach einen Löffel Maggi, einen Löffel Senf, zwei Löffel Essig und drei Löffel Öl miteinander. Und zack, fertig ist das Ganze. Kann man natürlich noch verfeinern mit Kräutern oder Zwiebeln oder was weiß ich. Aber also im Prinzip, wenn du wirklich nicht mehr im Hause hast, dann ist es schon mal zumindest ein essbares Ergebnis. Für mich als Maggi-Fan sogar ein leckeres. Tschüss, mach's gut. Also ihr seht, das ist wirklich eine ganz spezielle Marinade und wer auf den Geschmack von Maggi steht, wer das gerne hat, für den ist es eigentlich eine ideale und vor allem eine sehr einfach zuzubereitende Marinade. Wer Maggi jetzt nicht so gern mag, für den hätte ich dann noch zwei weitere Marinaden, die ich durchaus empfehlen kann. Da hätte man zum Beispiel einmal eine Honig-Senf-Marinade und dafür benötigen wir 3 Esslöffel Weißwein, Essig oder heller Balsamico, je nachdem was euch lieber ist, 2 Esslöffel Honig, hier bitte flüssigen, keinen Creme-Honig verwenden, das wird nämlich nicht wirklich gut funktionieren, einen Esslöffel mittelscharfen Senf, da würde ich mal einen Sarepta empfehlen oder auch einen Estragon, würde auch gut passen. Ja, und last but not least noch 2 Esslöffel Öl. Das überlasse ich dann euren Geschmack, welches ihr da nehmt. Und auch hier wieder einfach alles zusammenmischen, schön durchrühren, damit sich alles schön vermischt und das Ganze über den Salat geben. Und für die fruchtigen Freunde von Salatmarinaden hätte ich noch eine, die ich euch gerne vorstellen möchte, nämlich eine Himbeermarinade. Und dafür benötigen wir 200 Gramm Himbeeren, wenn ihr Tiefkühlware habt, bitte aufgetaut, ansonsten halt frisch. Am besten, kleiner Insider-Tipp, nehmt Waldhimbeeren. Ist ziemlich aufwendig zu pflücken, weil sie eher klein sind, aber die kann ich euch verraten, haben einfach den idealen Geschmack, die sind so intensiv. Also das ist mein Insider-Tipp für euch. Weiters benötigen wir noch 2 Esslöffel Himbeeressig, 4 Esslöffel Olivenöl, etwas Honig, flüssig natürlich wieder, Salz und Pfeffer. Und das Ganze funktioniert eigentlich relativ einfach. Ich muss die Himbeeren mal mit meinen anderen Zutaten vermischen. Dann nehme ich einen Pürierstab, Flotte Lotte, je nachdem was ich habe, und püriere das Ganze einfach und verrühre es, damit ich eine schöne Masse bekomme. Und das Ganze streiche ich dann durch ein wirklich ganz, ganz feines Sieb und das gebe ich dann erst über den Salat. Wenn diese kleinen Himbeerkörnchen oder Samen oder wie auch immer man das nennen möchte, nicht stören, es sind die Samen, der muss es nicht durchs Sieb streichen, aber glaubt mir, es ist wesentlich angenehmer, wenn man das Ganze durchs Sieb durchstreicht, weil diese kleinen Körner können teilweise ein bisschen nervig werden. Jetzt habe ich euch fürs Grazer Krauthäuptl, beziehungsweise das nicht kaufen kann, auch für jeden anderen Salat, den man so zu Hause bekommt oder es vielleicht selbst im Garten kultiviert, ein paar Marinaden verraten. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei der Resi, beim Peter und beim Daniel bedanken für eure tollen Rezepte. Habe mich sehr gefreut, dass ich da Feedback bekommen habe. Ja, wenn von eurer Seite aus noch Fragen sind zu den Grazer Krauthäuptl oder zu unseren Marinaden, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ich werde euch dann gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, dann bleibt mir zum Schluss nichts anderes mehr, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich.